Zwei Tage waren die Wanderer unterwegs, bis sie am damaligen Wohnort des Musikmeisters anlangten, dem hochgelegenen Monteport. Der Kamerad wurde im Gästehaus untergebracht, während Knecht eine kleine Zelle in der Wohnung des Magisters bekam. Entschuldige mich, ich bin kein sehr guter Wirt. Du kommst eben von der Fußreise und wirst müde sein. Und ehrlich gesagt bin ich es auch. Mein Tag ist etwas überfüllt. Aber wenn du nicht schon schläfrig bist, möchte ich dich gleich jetzt für eine Stunde mit in meine Stube nehmen. Er führte Knecht in eine gewölbte große Zelle. Darin stand nichts von Hausrat als ein altes Klavier und zwei Stühle. Du kommst bald in eine andere Stufe. Auch am Glasperlenspiel wirst du wohl bald zu nippen beginnen. Das alles ist schön und ist wichtig. Aber eines ist wichtiger als alles andere. Du wirst das Meditieren lernen. Scheinbar lernen es ja alle. Von dir aber wünsche ich, dass du es richtig und gut lernest. Ebenso gut wie die Musik. Alles andere kommt dann von selbst. Darum möchte ich dir die zwei oder drei ersten Lektionen selbst geben. Das war der Grund meiner Einladung. Wir wollen also heute und morgen und übermorgen je eine Stunde zu meditieren versuchen. Und zwar über Musik. Du bekommst jetzt einen Becher Milch, damit Durst und Hunger dich nicht stören. Es pochte an der Tür und ein Becher Milch wurde gebracht. Trinke langsam, langsam. Lass dir Zeit und sprich nicht dazu. Ganz langsam trank Knecht seine kühle Milch. Ihm gegenüber saß der verehrte Mann. Es strömte Ruhe von ihm aus. Jetzt drehte sich der Magister auf seinem Stuhle um und legte die Hände auf das Klavier. Er spielte ein Thema und trieb es variierend vorwärts. Es schien ein Stück von einem italienischen Meister zu sein. Er wies seinen Gast an, sich den Gang dieser Musik wie einen Tanz, wie eine ununterbrochene Reihe von Gleichgewichtsübungen vorzustellen, wie eine Folge von kleineren oder größeren Schritten von der Mitte einer Symmetrieachse aus und auf nichts anderes zu achten als auf die Figur, welche diese Schritte bildeten. Er spielte die Takte nochmals, sann ihnen schweigend nach, spielte sie noch einmal und blieb, die Hände auf den Knien, ganz still sitzen, die Augen halb geschlossen, ohne jede Regung, in sich innen die Musik wiederholend und betrachtend. Auch der Schüler horchte ihr in seinem Innern nach. Ich sah Bruchstücke von Notenlinien, sah etwas sich bewegen, etwas schreiten, tanzen und schweben und suchte die Bewegung zu erkennen und zu lesen wie die Kurven der Linie eines Vogelfluges. Sie verwirrten und verloren sich wieder. Ich musste von vorn beginnen. Einen Augenblick verließ ihn die Konzentration. Er war im Leeren, blickte verlegen um sich und sah das stille, versunkene Angesicht des Meisters blass in der Dämmerung schweben, fand sich nun wieder in jenen geistigen Raum zurück, dem er entglitten war. Ich hörte die Musik wieder darin tönen, sah sie darin schreiten, sah sie die Linie ihrer Bewegung hinschreiben, sah und sann den tanzenden Füßen der Unsichtbaren nach. In der Gastzelle fand Knecht einen Bogen Papier auf dem Tisch liegen und Stifte. Und ehe er zur Ruhe ging, versuchte er, die Figur zu zeichnen, in welche sich ihm jene Musik verwandelt hatte. Er zog eine Linie und von der Linie schräg wegstrebend in rhythmischen Zwischenräumen kurze Seitenlinien. Es erinnerte an die Ordnung der Blätter an einem Baumzweig. Es befriedigte ihn nicht, was dabei entstand, aber er fühlte Lust, es noch einmal und nochmals zu versuchen. Und zuletzt bog er im Spielen die Linie zu einem Kreis, von welchem die Seitenlinien ausstrahlten, ähnlich wie vom Kreis eines Kranzes die Blumen. Dann ging er zu Bett und schlief schnell ein. Im Traum kam er wieder auf jene Hügelkuppe über den Wäldern, wo er gestern mit seinem Kameraden gerastet hatte, und sah unter sich das liebe Eschholz liegen. Und indem er hinabschaute, zog das Rechteck der Schulgebäude sich zu einem Oval und dann zum Kreis auseinander, einem Kranz. Und der Kranz begann sich langsam zu drehen, drehte sich mit zunehmender Geschwindigkeit, drehte sich zuletzt rasend schnell und barst und flog in funkelnden Sternen auseinander.